Text 21. Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes Anjuli. Im Wintersemester 1989-90 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Wilhelm Weitling, Karl Marx und Michail Bakunin bis in die Gegenwart hinein, zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Das Buch ist im Saira Verlag in Freiburg erschienen und kostet 15 Euro. Wir senden eine Hörbuchbearbeitung in 15 Kapiteln. Heute hören Sie Zwischen Renaissance und Aufklärung. Spinozas negative Politik, Vicos Wahrheitskriterium. Vor der Aufklärung steht ein subversives Denken, das sich mit der formalisierten Vernunft in Konflikt befindet. Gemeint sind weder Descartes 1596 bis 1650 noch Leibniz 1646 bis 1716, die zweifellos innovativ waren, aber eines jedenfalls nicht, subversiv. Es wird natürlich behauptet, dass das moderne Denken ausgerechnet mit dem Cogito Ergo Sum von Descartes begonnen habe. Aber dieses Spiel kennen wir schon. Von jedem Denker, angefangen im Spätmittelalter, wird gesagt, mit ihm habe das moderne Denken angehoben. Zudem ging Descartes methodisch von einem Prinzip aus, das völlig neu war in der Philosophie, vom Prinzip des Zweifels. Aber er betonte selbst, dass sein Dubito ergo sum ein nur methodologischer Zweifel sei. Hegel bemerkt in seiner Geschichte der Philosophie zu Recht, es handle sich bei Descartes also nicht um Verzweiflung, sondern er wisse im Grunde ganz genau, dass der Zweifel nur Mittel zum Zweck sei, um zum Ich denke, also bin ich zu gelangen, und um dann gelegentlich der Analyse des Denkens festzustellen, dass dessen Inhalte eben jene sind, die schon die traditionelle Philosophie proklamiert hatte. Gott, Gemüt, Welt, Familie, Staat, Recht, Gerechtigkeit. Descartes mag daher so groß sein, wie er will. Sein Prinzip war subversiv. Er selbst war es nicht. Auch Leibniz nicht. Gewiss, seine Monadenlehre erlaubte den Rückgriff auf Demokrits Atomistik, den Vorgriff auch auf Einsteins Relativitätstheorie. Er war zweifellos ein großer Mathematiker, hat die universelle Mathematik entdeckt, hat auch die Infinitesimalrechnung entwickelt. Doch im Grunde interessierte ihn nur, wie angesichts des Bösen in der Welt die Güte Gottes zu rechtfertigen wäre, die Theodizee. In der Theodizee, sein wohl wichtigstes Werk, führt er den zwingenden Nachweis, dass alles zum Besten bestellt ist. Wir leben in der besten aller möglichen Welten. Die Wahrheit über die Theodizee ist Voltaires Roman Candide zu entnehmen. Geschrieben 1759. Candide ist ein junger Mann, Schüler eines Leibnizianers, weiß also ganz genau, dass er in der besten aller möglichen Welten lebt. Und nun sieht er sich mit der Realität konfrontiert, wird verprügelt, davongejagt, misshandelt. Dennoch stellt er am Ende einer jeden Episode voller Überzeugung fest, er lebe doch in der besten aller möglichen Welten. Von ganz anderer Statur ist Benedictus de Spinoza, 1632 bis 1677, von Beruf Brillenglasschleifer, und zwar nicht aus Berufung, sondern der leidigen Reproduktion halber. Er stammte aus einer wohlhabenden jüdischen Familie, lebte in Amsterdam und verarmte infolge widriger Umstände. Wegen seiner philosophischen Einstellung verhängte am 26. Juli 1656 die jüdische Gemeinde zu Amsterdam den großen Bann über ihn. Und er wurde aus der Gemeinde verstoßen. 4 Jahre später erreichte das Amsterdamer Rabbinat seine Vertreibung aus der Stadt. Von da an führte er ein unruhiges Leben, bis Johann de Witt die Niederlande regierte, 1653 bis 1672. Unter ihm wurden die Niederlande, obwohl de Witt ein Diktator vom Schlage Cromwells war, zum Zufluchtsort aller möglichen rebellischen und intellektuellen Elemente. Gleich nach der Ermordung de Witts setzte die Inkriminierung der Werke Spinozas ein, und er musste als Brillenglasschleifer sein Leben fristen. Auch darüber gibt es schriftliche Quellen, denn er führte eine ausgedehnte wissenschaftliche Korrespondenz über das Schleifen von Brillengläsern. Spinoza gehört zu den toten Hunden der Philosophie. So bezeichnet die Philosophiegeschichte einen Denker, der von seiner Gegenwart ignoriert wird, aber nur um immer wieder ins geistige Leben zurückzukehren. Es gibt in der neueren Geschichte der Philosophie drei tote Hunde. Erstens Spinoza, zweitens Hegel, drittens, erst vor kurzem schon wieder gestorben, Karl Marx. Diese toten Hunde haben die seltsame Gabe, periodisch aufs Neue ins Leben zu treten. Spinoza selbst hat es zwar nicht mehr erlebt, aber die deutsche Philosophie hat es 1785 erlebt, als inmitten der großen Zeit der Dichtung und Philosophie der Spinozismusstreit losbrach. Worum ging es? Lessing hatte Spinoza wiederentdeckt und sich für seinen Pantheismus enthusiasmiert. Von Spinoza stammt das Einheitswort, das die Identität von Gott und Natur ausdrückt, Deus sive natura, Gott also die Natur. Und an diesem Satz begeisterte sich Lessing, worauf sofort der Streit entbrannte, ob Lessing nun ein Atheist sei oder nicht, ob Panentinist oder Pantheist, jedenfalls kein Christ. Eine Kampagne brach los, angeführt von Jacobi, dem Romantiker, und Mendelssohn, dem Rationalisten. Da wurde Spinoza wieder so lebendig, dass auch Goethe und der junge Fichte ihn entdeckten, bis schließlich alles in die Philosophie Schellings einmündete. Dass Spinoza wegen seiner Philosophie, wegen seiner Metaphysik angegriffen wurde, ist verständlich, denn sein Deus sive natura von 1662 war 1785 immer noch undenkbar. Es war eine eigentümliche Zeit, denn die Zeit der Ausweitung der Rechte der Vernunft in der Philosophie ist zugleich die Zeit der Gegenreformation. 60 Jahre zuvor erst war Giordano Bruno in Rom verbrannt worden. Und sowohl bei den Lutheranern wie bei den Calvinisten kam es dazu, dass die Gegenreformation die Attacke gegen die Reformation auf die Nachfolger der Reformatoren selber abfärbte. Sie gebärdeten sich genauso intolerant und militant wie die Katholiken. Insofern ist es also verständlich, dass Spinozas Ethik auf Widerstand stieß. Aber warum auch der Tractatus? Warum hat der Tractatus Theologico Politicus von 1670, veröffentlicht noch unter der Herrschaft Johann de Witts, einen solchen Sturm der Entrüstung entfacht? Einer Entrüstung, die sich wohl manchmal an Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten entzündete, aber das Ganze betraf, wie zum Beispiel das von ihm behauptete Recht auf Scheidung. In Verkennung der tatsächlich liberalen Politik Johann de Witts wurde der Traktat gewissermaßen als die politische Theorie seiner Regentschaft betrachtet. Es ist deshalb nicht weiter erstaunlich, dass über den Traktat danach nicht weiter gesprochen wurde. Lediglich einige Thesen und Momente wurden in der philosophischen Historiographie rezipiert und weitergegeben. Der Traktat galt als Abhandlung über die liberale Regierungsform, teils in Anlehnung an Hobbes, teils im Gegensatz zu ihm, teils als Vorwegnahme Lockes, als typisches Stück bürgerlich-liberaler Verfassungslehre also. Erst in letzter Zeit hat man angefangen, statt der Philosophiegeschichte die Originaltexte zu lesen. So kam man dahinter, dass erstens eine Verbindung besteht zwischen der Metaphysik, der Ethik und dem Traktat und zweitens, dass letztere doch anders gelesen werden muss als üblich. Mit anderen Worten, erst jetzt kommt man dahinter, warum der Traktat damals verboten wurde. Spinozas Zeitgenossen hatten schon richtig verstanden, dass hinter der Übertragung seines Prinzips Omnis Determinatio est Negatio, jede Bestimmung ist unmittelbar zugleich eine Verneinung, auf die Politik mehr steckte als nur intellektuelle Spielerei. Worin liegt nun das Eigentümliche, das jetzt aus Spinoza herauskommt? Erstens, dass eigenartigerweise metaphysische Kategorien unmittelbar auf die Politik übertragen werden. Zweitens, dass Spinoza am Anfang des bürgerlichen Individualismus die Grenze des individualistischen Denkens sprengt und in gewisser Hinsicht bereits nachbürgerlich denkt, nicht etwa in Richtung auf eine proletarische, auf sozialistische oder kommunistische Gesellschaft, sondern weil er etwas entdeckt, das von der klassischen Theorie bis dahin überhaupt nicht behandelt wurde. Die allgemeine Orientierung der Subversion entzündete sich aus dem Projekt der Volkssouveränität. Immer ist vom Volk die Rede, bei Thomas Müntzer, bei den Levelers, bei den Diggers. Vom Volk ist schon bei Marsilius von Padua die Rede. Und genau zwischen Renaissance und Aufklärung kommt ein Amsterdamer Jude auf einen ganz anderen Begriff, indem er politisch den Unterschied zwischen der Substanz und der Erscheinung der Substanz als den Unterschied zwischen den Erscheinungsformen der Gesellschaft und der eigentlich substanziellen Kraft dieser Gesellschaft fasst. Diese substanzielle Kraft liegt bei der Multitudo. Zum ersten Mal also taucht die Masse, die Multitudo, als das Subjekt auf, und zwar als die substanzielle Kraft einer Gesellschaft, deren Erscheinungsformen bloße Modi, Modalitäten sind, die jederzeit wechseln können. Zentrum und Substanz der Gesellschaft ist im Grunde die Multitudo, das heißt, es hat sich hier die Entdeckung der Masse als Subjekt ereignet. Folgerichtig erfährt der Begriff Volk eine Spezifizierung. Volk meint weder die unteren Schichten noch das einheitliche Ganze, sondern die Masse. Diese gesellschaftliche Bestimmung ist etwas Neues, das schon deshalb Aufsehen erregen muss, weil Spinoza sein berühmtes Verhältnis der singulären Wichtigkeit der Substanz gegenüber der Kontingenz der Modi auf das Verhältnis zwischen Multitudo und Gesamtgesellschaft von Multitudo und Staat überträgt. Anders gesagt, mit Spinoza haben wir zwar die Idee einer freien Gesellschaft vor uns, doch diese freie Gesellschaft ist ein Kollektiv. Er verwirft Hobbes' Vertragstheorie schon deshalb, weil sie immer von Individuen ausgeht, von Einzelnen, die sich dem einen exemplarischen Individuum unterwerfen, um in Frieden leben und arbeiten zu können. Für Spinoza dagegen ist die eigentliche Wirklichkeit die Totalität, und zwar nicht etwa unter Einschluss des Staates, sondern das Ganze als eine gesellschaftliche Kraft, die dem Staat gegenübersteht. Das heißt allerdings nicht, Spinoza vollzöge eine Trennung zwischen Staat und Gesellschaft. Und darin liegt das eigentlich Neue und Verblüffende bei ihm, dass er die Trennung zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat, zwischen den Individualitäten und den Machtfunktionen, eine Trennung, die für Hobbes so charakteristisch ist wie für das gesamte politische Denken der Zeit, nicht akzeptiert. Diese Methode, die gesellschaftliche Wirklichkeit so zu betrachten, als ob es auf der einen Seite die institutionalisierten Machtverhältnisse gäbe, den Leviathan, und auf der anderen Seite eine Fülle frei sich entfaltender Individuen, dass das Problem also darin liege, eine friedliche und friedfertige Einheit herzustellen zwischen den in freier Konkurrenz sich bekämpfenden Individuen und der Friedensinstitution Staat. Diese Perspektive teilt Spinoza nicht. Die Trennung von Staat und Gesellschaft ging bereits in Richtung freier Markt, in Richtung auf die freie Akkumulation, für die der Staat dann nur, siehe Hobbes und Locke, die sogenannten friedlichen Rahmenbedingungen, den inneren Frieden zu sichern hätte. Spinoza erkennt dagegen, dass es eine andere, gesellschaftlich wichtigere Trennung gibt, dass nämlich im Grunde zwischen den Machtfunktionen des Staates und den Herrschaftsstrukturen der Gesellschaft überhaupt keine Trennung existiert, sondern vielmehr Identität und innerhalb dieser Identität Übereinstimmung. Die Machtfunktionen des Staates sind also nicht etwas, das ihn zwecks Ordnungsstiftung aus der Gesellschaft heraushebt, sondern sie sind ein Produkt der in der Gesellschaft vorhandenen Herrschaftsstrukturen. Das nennt er Potestas, Macht. Die Macht ist also nicht nur die Macht des Staates, sondern auch die Macht derjenigen Teile der Gesellschaft, die sich mit dem Staat identifizieren, den Staat tragen, sich in ihm erkennen. Gegen diese Macht stellt er nun eine völlig neue Art der Trennung, die Multitudo, die nicht in der Potestas ihren Ausdruck finden, sondern in der Potentia, in der Fähigkeit und dem Vermögen der freien politischen Entfaltung. Vor allem aber in der Multitudo-bedingten, also der massenhaften Befriedigung von Bedürfnissen. Potestas ist damit jene Totalität, die im Zusammenhang der verschiedenen Verhältnisse sowohl gesellschaftlich-ökonomischer, Produktionsverhältnisse wie politischer Art, Staatsformen und Staatsinstitutionen liegt. Diese Potestas ist zum Teil Ergebnis der Entwicklung, zum Teil aber auch Ursache der Einengung, der die Multitudo unterworfen ist. Das bedeutet, für Spinoza ist der Staat ein Instrument mit der Funktion, die Ausdehnung der substanziellen Kraft der Multitudo einzugrenzen und einzuengen in bestimmte Verhältnisse. Dass also die substanzielle Kraft der Multitudo durch die Bestimmtheit der politischen Institutionen eingeengt wird, ist eben die politische Übersetzung des berühmten Satzes Omnis Determinatio est Negatio. Jede Bestimmung ist Negation in der Politik wie in der Metaphysik, jedes Unterfangen eine sich ausdehnende Kraft einzuschränken, ist die Negation dieser Kraft. Mit anderen Worten, während für Hobbes die Konkurrenz der Motor der Entwicklung war, der Krieg aller gegen alle, und während im Konkurrenzprinzip das Element lag, das den Staat rechtfertigte, und darin liegt übrigens auch der Grund, warum man glaubte, Spinoza habe Hobbes fortgesetzt, während Hobbes meinte, diese Konkurrenz müsse überwunden werden, der Kampf aller gegen alle müsse transformiert werden in den sozialen Frieden des Staates, liegt die Sache für Spinoza genau umgekehrt. Er sieht den Motor der gesellschaftlichen Entwicklung in einer anderen Negation, darin, dass die Multitudo als Potentia, als Vermögen, als Fähigkeit der Entfaltung sich der Potestas gewissermaßen verweigert, sich hier entgegenstellt. Deshalb spricht man bei ihm von negativer Politik. Es ist dies noch keine Kritik der Politik im modernen Sinne des Wortes, sondern es ist eine negative Politik in dem Sinne, dass der Stoff, aus dem der Staat gemacht wird, die Massen sind, die sich zu ihm von vornherein in einer antagonistischen Position befinden. In diesem Zusammenhang erfährt das Ziel der Freiheit des Denkens eine eigentümliche Wende. Nicht etwa, dass Spinoza gegen die Freiheit des Denkens gewesen wäre, aber sie bedeutete ihm mehr als nur die Möglichkeit, seine Gedanken frei zu äußern. Spinoza war materialistisch genug, diese Freiheit zu fassen als eine materialistische Freiheit. Spricht er doch wortwörtlich von der Freiheit der körperlichen Ausdehnung der Multitudo. Damit meint er, dass die wahre Freiheit nicht darin besteht, dass man sich ausdrückt, sondern tatsächlich in der Lage ist, seine Bedürfnisse unmittelbar zu befriedigen. Vielleicht ist dies der springende Punkt beim Verbot des Traktats gewesen. Wie ich es darstelle, klingt es nach einer ganz normalen politischen Theorie, die später eine viel resolutere Form wird annehmen können. Aber die damalige Situation der Niederlande. Die Niederlande waren ein sehr reiches Land. Im Grunde die erste Kolonialmacht der Welt, und die niederländische Gesellschaft war sehr eigentümlich. Ausgerechnet in dieser Gesellschaft von einer Multitudo zu reden, von einer Masse, die nach der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse strebte, war Blasphemie. Denn die eigentliche Kraft und Substanz dieser Gesellschaft lag keineswegs in der Multitudo, sondern im Wohlstand der Patrizier. Sie entstand nicht aus der Befriedigung der Bedürfnisse aller, sondern aus der Ausdehnung des Handels und der Vermehrung des Gewinns. Im Grunde empfand die Gesellschaft Spinozas Traktat als eine Herausforderung für den Wohlstand der Patrizier. Sie waren auch an einer Ausdehnung interessiert, doch nicht in der körperlichen Ausdehnung der Multitudo, sondern in der Ausdehnung ihrer Handelskapitalien. Spinoza war Dynamit. Allerdings konnte die Entdeckung der Massen nicht in ihrer ganzen Sprengkraft verstanden werden. Man begriff nur, dass die Philosophie Spinozas ein politisches System implizierte, das den Interessen der Bourgeoisie diametral entgegenstand. Nach Ansicht von Hobbes, damals der führende Vertreter der politischen Theorie, musste sich der Staat gegen die Gesellschaft verselbstständigen, so dass man sagen kann, dass er zuerst von der Autonomie des Politischen sprach. Autonomie in dem Sinn, dass der Leviathan, der Staat, der in der Tat ein Herrscher legibus solutus war, das heißt aller gesetzlicher Bindung los und ledig, tun und lassen konnte, was immer er wollte. Mit anderen Worten, in der Perspektive von Hobbes konnte es keinerlei gesellschaftliche Bedingtheit der Politik geben, der Staat wurde nicht durch gesellschaftliche Interessen bestimmt. Es war nach Hobbes gerade der Sinn des Staates, das Allgemeine zu vertreten, hatte er doch für den Frieden aller zu sorgen. Eben diese Autonomie wird von Spinoza in Frage gestellt. Die Politik sei nicht autonom, sie sei gerade das Resultat der Verbindung zwischen den Institutionen des Staates und den Interessen der Gesellschaft, der herrschenden Gruppen der Gesellschaft, zusammengefasst im Begriff der Potestas, der Macht. Wiederum zum ersten Mal erblickt Spinoza den politischen Konflikt nicht etwa im Kampf der verschiedenen Gruppen und Klassen um die Macht, sondern in der radikalen Konfrontation der Opposition mit der Potestas. Und das heißt, dass nun eine viel radikalere Trennung zwischen Staat und Gesellschaft auf der einen Seite, ausgegrenzter Masse auf der anderen Seite stattfindet als in der typischen Form der bürgerlichen Fiktion, wonach der Staat hier, die Gesellschaft da ist. Die Opposition wird eine totale Opposition, denn die Opposition der Multitudo richtet sich sowohl gegen die Machtinstitutionen des Staates wie gegen die gesellschaftliche Potestas, das heißt die Bourgeoisie. Das führt im Laufe der weiteren Entwicklung dazu, dass die Potentia die Kraft entwickeln muss, sich gegen die Potestas durchzusetzen. um hegemonial zu werden. Spinoza spricht von der Möglichkeit der Vorherrschaft der Potentia über die Potestas. Wenn aber die Potentia, die gesellschaftliche Kraft der Massen, sich gegen den Staat wende, so könne sie natürlich nicht die Institutionen dieses Staates akzeptieren. Das ist das vielleicht Faszinierendste dieser Konstruktion. Zum ersten Mal die Idee einer Gesellschaft, die sich in Assoziationen organisiert, um gegen die Institutionen vorzugehen. Assoziationismus also. Die Assoziation wird als die eigentliche Organisationsform der Multitudo gesehen gegenüber den an sich festen, in sich stabilen Institutionen der Gesellschaft. Richtschnur für die gesellschaftlichen Entscheidungen der Multitudo ist die Befriedigung der Bedürfnisse. In der Multitudo ist das Verhältnis der Menschen zueinander ein kollektives. Mit anderen Worten, wenn schon das gesellschaftliche Verhältnis in der Potestas ein ungeselliges ist, wie Kant später sagen wird, das heißt charakterisiert ist durch den Konkurrenzkampf der gesellschaftlichen Gruppen, die die Macht innehaben, auch durch den Kampf um die politische Macht, wenn also im Kontext der Potestas das Wort von Hobbes gilt, homo homini lupus, so meint Spinoza, das möge für die Machtverhältnisse gelten, jedoch nicht für die Multitudo. In der Multitudo, so der Schluss des Traktats, sei der Homo homini Deus, der Mensch, der Gott des Menschen. Dass dies sein solle, hatten bereits Meister Eckhart und die deutsche Mystik gesagt. Was wärst du, Gott, ohne mich? Doch so klar wie Spinoza hatte es noch nie zuvor jemand ausgesprochen. Dieselbe Idee der Göttlichkeit des Menschen findet sich auch bei einem anderen Querdenker, bei dem Subversives kaum zu vermuten steht, denn er war ein neapolitanischer Gelehrter, ein Professor der Rhetorik, und er war völlig isoliert. Giambattista Vico, 1668 bis 1744. Er lebte, wie es immer heißt, 100 Jahre zu früh. Wer war dieser Mann? Und was bedeutet 100 Jahre zu früh? Was finden wir bei Vico, von dem immer wieder gesagt wird, er sei aus seiner Zeit herausgefallen, er habe etwas gesagt, was damals unverständlich war und es teilweise bis auf den heutigen Tag ist? Wenn Negri schon unverständlich ist, dann ist Vico doppelt unverständlich. Er schreibt assoziativ, springt in seinen Werken aus der Gegenwart zurück zu Homer, geht vom römischen Klassenkampf zu Hobbes, kritisiert Hobbes aufgrund der Ereignisse des römischen Klassenkampfs. Ein Wald tut sich auf, in dem man die Bäume kaum zu erkennen mag. Aber bei ihm findet sich die Hegelsche List der Vernunft. Die Auffassung also, dass die Menschen zwar ihre Geschichte machen, dass sie dabei jedoch etwas verwirklichen, das sie vielleicht gar nicht gewollt haben, das aber gleichwohl sinnreich ist. In dieser Konzeption ist sowohl die List der Vernunft Hegels als auch die unsichtbare Hand von Adam Smith enthalten. Wichtiger jedoch ist Vicos Auffassung vom Klassencharakter der Gesellschaft, eine Auffassung, die ihm aus seiner Beschäftigung mit der römischen Geschichte erwuchs. Mit Klassencharakter der Gesellschaft ist etwas anderes gemeint als Machiavellis Feststellung, die Größe Roms habe damit zusammengehangen, dass die Patrizier und die Plebejer sich permanent bekämpften. Klassenkampf, Klassenkonflikt, Klassenstruktur meint bei Vico etwas anderes und bezieht sich nicht nur auf die Politik, sondern auf die gesamte Wissenschaft. Seine Mythentheorie ist von höchster Aktualität, denn heute erst, durch die Psychoanalyse, ist man dahinter gekommen, dass die Mythen keineswegs einheitlich sind. Vico entdeckte zum Beispiel, dass Venus keine Göttin war, sondern die Verdopplung einer Göttin. Er entdeckte, dass die Patrizier eine ganz andere Vorstellung von der Venus hatten als die Plebejer, weshalb er von der patrizischen und der plebejischen Venus sprach. Selbst das Recht leitete er nicht aus der Entwicklung der Gerechtigkeit, sondern aus dem Kampf zwischen Patriziern und Plebejern um das Eigentumsrecht. So findet sich bei Vico eine schon ausgebildete Basis-Überbaulehre, wenn er auch nicht so sehr von der Produktionsweise ausging, sondern der damaligen Situation entsprechend vom Eigentumsrecht. Selbst in der Wissenschaft hatte er eine andere Auffassung gegen Descartes, eine andere Auffassung von der wissenschaftlichen Forschung. Für ihn war die Forschung kein Produkt des individuellen Denkens, sondern vom sozialen Umfeld abhängig. Wir haben mit Vico ein Konvolut, das viel Modernes enthält, das erst später entdeckt wurde. Schon in der Goethezeit zumindest soweit, dass sich Marx im Kapital auf Vico beziehen konnte, auf den berühmten Satz, dass der Mensch seine Geschichte selber mache. Nun, daran wäre nichts weiter zu finden, wenn es dabei geblieben wäre. Doch bedeutsamer sind erstens seine systematischen Konsequenzen, zweitens seine gnosiologischen, also erkenntnistheoretischen Voraussetzungen. Daraus entwickelt Vico zwar keine Subversion im politischen Sinne, er war, wie gesagt, ein ganz stiller Gelehrter, aber etwas, was das normale Denken durchaus zu irritieren vermag. Er selber war sich der Tragweite seiner Gedanken wahrscheinlich kaum bewusst. Vico lebte in schwierigen Verhältnissen, und das ist vielleicht ein Grund seiner theoretischen Konfusion. In seiner Autobiografie von 1725 schildert er, wie schwierig es ihm sei, in Ruhe wissenschaftlich zu forschen. In einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Neapel, umgeben von einer sehr geschäftigen Frau und 14 Kindern. Das eigentlich Subversive liegt in der Perspektive seiner Geschichtsphilosophie. Es geht nicht nur darum, dass der Mensch die Geschichte macht, sondern um die Art, wie Vico die geschichtliche Entwicklung analysiert. Seine Darstellung befindet sich in einem unvorstellbaren Widerspruch zur offiziellen Denkweise, die von der Inquisition bewacht wurde. Die erkenntnistheoretische Begründung fördert die Göttlichkeit des Menschen zutage. Wenn seine Geschichtsphilosophie damals auch als Häresie hätte gelten können, so ist dieser Sachverhalt doch nicht immer ganz eindeutig. Es ist in der Tat so, dass Vico manchmal Ungeheuerlichkeiten verkündet und zurücknimmt, indem er sagt, dies und jenes sei geschehen, doch das stimme natürlich nicht, denn das widerspräche der Lehre der Mutterkirche. Mit diesen Zusätzen hat die Interpretation stets große Schwierigkeiten gehabt. Und so erhob sich in Italien und auch in Deutschland ein großer Streit, ob denn Vico wirklich ein Revolutionär des Denkens gewesen sei, ob er einfach nur katholisch gewesen sei, ob er seine Geschichtsphilosophie nur als intellektuelles Spiel entwickelt habe. Was die Behauptung seiner Katholizität ins Wanken brachte, ist, dass er, sehr im Gegensatz zu Augustin, eine Geschichtsphilosophie ganz ohne Gott und ohne Christentum entwickelte. Er klammerte einfach das Christentum aus seiner Geschichtsphilosophie aus. Um ein Beispiel zu geben, in seiner Lehre der verschiedenen aufeinanderfolgenden Epochen nennt er jeweils große Ereignisse, die eine neue Epoche einleiten. Die größten geschichtlichen Ereignisse, die für jedes damalige Verständnis der Geschichte eine neue Wende gegeben hatten, waren Geburt und Tod Christi. Davon ist bei Vico jedoch überhaupt keine Rede. Er setzt vielmehr die große geschichtliche Wende mit dem Untergang des Römischen Reichs und dem Auftauchen der neuen Völkerschaften in Europa an. Und dann der Satz, das stimmt natürlich nicht, denn nach der Lehre unserer Mutterkirche war die große Wende bedingt durch Christus. Der Widerspruch wurde dann von Fausto Nicolini, einem italienischen Gelehrten, Ende der 40er Jahre aufgeklärt, der ein monumentales Werk verfasste, einen Kommentar zu Vicos neuer Wissenschaft von der gemeinschaftlichen Natur der Nationen. Bei jedem Satz informiert er den Leser über Vicos Quellen, auf welche Bücher er sich bezieht, welche Texte er vielleicht gelesen hat. Und da Nicolini, wie jeder gute Philologe, ein ernsthafter Wissenschaftler ist, zog er es vor, Vicos Manuskript direkt zu konsultieren. Dabei stellte er fest, dass die berühmten katholischen Bemerkungen in einer anderen Handschrift verfasst waren als in der Vicos. Bei der anschließenden Untersuchung des Briefwechsels zeigte sich, dass die Zusätze stets aus der Feder seines ihm von der Inquisition zugeteilten Beichtvaters stammten. Aufgrund dieser Korrespondenz stellte sich heraus, Vicos Beichtvater war zwar Beamter der Inquisition, aber er wollte ihn schützen, und deshalb schrieb er eigenhändig die Zusätze. Das ist auch der Grund, warum Vico sich bei der Darstellung der tatsächlichen Grundlage seiner Geschichtsphilosophie einer List bediente, um nicht mit der Inquisition in Konflikt zu geraten. 1700 verfasste er, zunächst auf Latein, die Schrift über den Sinn des Studierens in unserer Zeit, ein spätes Dokument des Humanismus. Er wendet sich darin gegen das Ausufern der mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen und tritt für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen ein. 1710 folgt die Schrift über die uralte Weisheit der Italiker. 1720-22 dann über das einzige Prinzip und den einzigen Zweck des allgemeinen Rechtes. Dann erscheint das Hauptwerk Di Principi di una Scienza Nuova d'intorno alla Comune Natura delle Nazioni. Die Prinzipien einer neuen Wissenschaft von der gemeinschaftlichen Natur der Nationen. In der ersten Fassung 1725, die endgültige dann 1743. In seinen lateinischen Werken entwickelt Vico die erkenntnistheoretische, metaphysische, philosophische Grundlage seiner Theorie der Geschichte. Das heißt seine Auffassung, dass der Mensch das eigentliche Subjekt der Geschichte sei und dass der Mensch nicht etwa in der Natur den eigentlichen Gegenstand seiner Forschungen zu sehen habe, sondern in der Geschichte. Vico bedient sich einer List. Sie liegt darin, dass er keineswegs einen Traktat über Erkenntnistheorie verfasst, sondern dass er seine These im Gewande der Weisheit der alten Italiker vorträgt, die er zu diesem Zweck eigens erfunden hat. Mit anderen Worten, das Buch ist im Grunde ein Lügengebäude. Er unterstellt den alten Italikern, die gar keine Schriften hinterlassen haben, eine komplette Philosophie, die in Wirklichkeit die seine ist. Nicht er, betont er immer wieder, hege diese Gedanken, sondern die alten Italiker hätten festgestellt, dass das Verum und das Faktum ineinander übergehen. Das heißt, dass das eine die Realität des anderen sei. Die Italiker hätten also das Verum Criterii, das Kriterium der Wahrheit, entdeckt. Was soll das meinen? Die Identität des Wahren und des Geschaffenen? An sich klingt die These völlig unverständlich und man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Klärung stellt sich ein, wenn man bedenkt, dass die Konversion des Verum in das Faktum, die Konversion des Wahren in das Geschaffene, in der scholastischen Philosophie das Privileg Gottes war. Das heißt also, für Gott ist das Faktum das Kriterium des Verum, nicht für den Menschen. Und die Schöpfung wäre nichts anderes als die Realisierung dieses Satzes, denn darin verwirklicht Gott seine Wahrheit in der Praxis, im Schaffen der Objektivität als solcher. Wenn Vico daher sagt, dass der Mensch in der Geschichte eben das tut, was Gott in der Schöpfung tat, so meint er, dass der wahre Gott der Geschichte nur der Mensch sein kann. So dass der Satz, das Kriterium des Wahren ist, dass man es selbst hervorgebracht hat, nicht nur zwischen Natur und Geschichte trennt, sondern auch zwischen Mensch und Gott, eine These, die damals zwar hingenommen wurde, aber nur als Ausdruck der Weisheit der alten Italiker. Der Mensch braucht keinen Gott mehr, weil er selber die Geschichte macht. Es gibt weitere Implikationen der Auffassung Vicos, die dem Geist der Zeit zweifellos zuwiderliefen. Bei ihm findet sich etwas wie die erste Fassung der Einheit von Theorie und Praxis, in einer besonderen Form, fraglos. Dass die Wahrheit des Verums des Faktum ist, dass die Wahrheit des Faktum darin liegt, aus dem Verum hervorzutreten, das heißt, die Realisation des Verums zu sein, ist etwas, was hart an die Moderne, Theorie der Einheit von Theorie und Praxis grenzt. Ebenso gegen den Zeitgeist stand Vicos Auffassung von der Epochalität der Wahrheit, die mit seiner Geschichtsphilosophie zusammenhing. Er relativiert die Wahrheit nicht, aber er epochalisiert sie, und das in einer Zeit, die das allgemeine Gesetz, die allgemeinen Werte, die allgemeine Wahrheit zum höchsten Zweck der Forschung, der Wissenschaft, des Denkens erhoben hatte. Die Epochalität der Wahrheit meint ihre Historisierung. Vico erkennt also nicht keine Wahrheit an, er behauptet auch nicht, jede Wahrheit sei relativ. Er ist vielmehr der Ansicht, dass jede historische Epoche ihre eigene Wahrheit verwirklicht. So spricht er von der Wahrheit der Urzeit, von der Heroenzeit, von der Wahrheit der menschlichen Zeit und meint, die Unterschiede dieser Wahrheiten seien durchaus konkret. Das heißt nicht nur Modifikationen einer allgemeinen Wahrheit. Jede Epoche bringe ihre eigene Wahrheit hervor, weil sich die Menschen je verschieden verwirklichen, die Identität von Wahrheit und Faktischem je anders realisieren. Diese Lehre fand bei dem wohl berühmtesten deutschen Historiker, bei Leopold von Ranke 1795 bis 1886, der Vico übrigens kannte, mit der Auffassung, dass jede Epoche unmittelbar zu Gott sei, ihre Fortsetzung. Ranke war ein evangelischer Historiograph, der, genau wie Vico, meinte, jede Epoche hat ihre eigene Wahrheit. Daher auch, wiederum gegen den Geist der Zeit, Vicos Kritik am Naturrecht, die das über alle Epochen erhabene, für alle Menschen, alle Zeiten gelten sollende Naturrecht zurückwies. Die unmittelbare Zukunft indessen gehörte weder Spinoza noch Vico, denn sie vermochte mit dem Kollektivsubjekt Spinozas ebenso wenig anfangen wie mit Vicos Epochalität der Wahrheit. Die Geschichte ging ganz aufs Allgemeine, auf die allgemeinen Gesetze und Normen, gegen die Historisierung, auf die Leugnung alles Historischen oder, wie Windelband sagte, auf die Abweisung alles historisch Gewachsenen. Das ist die Aufklärung. Die Abhandlung der Aufklärung bedarf einiger Vorbemerkungen, ehe die Spurensuche nach der Umwerfung aller Verhältnisse in einer Zeit, die das ganz Neue errichten sollte, beginnen kann. Natürlich war die Voraussetzung des Neuen die Zerstörung des Alten. Das war der eigentliche historische Beitrag der Aufklärung. Doch das Alte sollte zerstört werden, um eine neue, völlig von der Historie und von den tradierten Werten befreite Gesellschaft aufzubauen. Die Aufklärung war der Versuch, eine neue Gesellschaft auf der Grundlage einer neuen Ökonomie zu errichten, die mit der alten Ökonomie nicht mehr das Geringste zu tun hatte. Dass die Aufklärung diesen rigorosen Schnitt zwischen Vergangenheit und Gegenwart zur Zukunft hin tun konnte, lag darin, dass sie sich in einer ganz und gar verwandelten, gesellschaftlich-ökonomischen Situation entfaltete. Die radikale Trennung zwischen der feudalen Form der einfachen Reproduktion und der kapitalistischen Form der erweiterten Reproduktion, das heißt der Akkumulation, wurde derart intensiv empfunden, dass man sich mit der Vergangenheit nicht mehr befassen zu müssen glaubte. Das Alte musste zerstört, nicht widerlegt werden. Die Aufklärung war daher in sich widersprüchlich. Sie war konstruktiv und eben deshalb destruktiv. Vielleicht sollte die Aufklärung über die Aufklärung mit einer kurzen Bemerkung über ihren Namen selbst anheben, und vielleicht ist eine Korrektur des Namens Aufklärung ein Teil der Aufräumungsarbeit, die notwendig ist, um sie zu verstehen. Aufklärung ist ein deutsches Wort. Im Grunde hieß sie anders. Im Ursprungsland selbst, dann im Verlaufe ihrer Verbreitung in Europa. Und sie war nicht etwa eine Zeit der aufgeklärten, abgeklärten Philosophen, die ohne Vorurteil an eine Sache herangingen. Denn hätte sie dann überhaupt Rebellisches an sich? Was ist rebellisch an Aufforderung? Man solle sich nicht an die Autoritäten der alten Philosophen halten, sondern die Sachen so betrachten, wie sie sind. Natürlich war diese empirische Herangehensweise, die sich nicht darum bekümmerte, was die Tradition dazu gesagt hatte, eminent wichtig. Deshalb ist der berühmte Satz, nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen ist, im rein philosophischen Sinne, für die Aufklärung zentral. Wobei Leibniz, ein kluger Kopf, hinzufügte, ausgenommen der Verstand selbst. Aber das deutsche Wort Aufklärung weist nicht auf die intellektuelle Potenz hin, die sich dahinter verbirgt. In Frankreich, Italien und England wurde die Aufklärung anders verstanden. Als das Jahrhundert des Lumières, des Illumi, das Jahrhundert der Lichter. Illuminismus also ist der richtige Name für die Sache. Dass nämlich nach einer langen Zeit der Dunkelheit endlich Lichter aufgingen, damit die Menschen das Richtige erkennen könnten. Die Natur, die Welt, die Wirklichkeit, die Gesellschaft. Das Zeitalter der Aufklärung ist also das Jahrhundert der Lichter. Vielleicht sollte man statt von Aufklärung von Aufhellung sprechen. Dinge, die man vorher nicht oder nicht richtig sehen konnte, werden sichtbar, weil sich das Licht der Vernunft entzündet hat. Das richtige Verständnis der Aufklärung wird, vor allem in der deutschen Kulturwelt, etwas erschwert durch ein Werk, das 1947 erschien und sich kritisch mit den inneren Widersprüchen der Aufklärung auseinandersetzt. Die Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Es ist insofern ein Hindernis, die Aufklärung in ihrer eigentlichen Substantialität zu erkennen, als ihre Kritik Anlass für das Missverständnis geben kann. Die Absage an die instrumentelle Vernunft bedeutet die Denunziation der Vernunft schlechthin. Denn Horkheimer und Adorno kritisieren die Widersprüche und die Schattenseite nicht anhand der Aufklärung selbst, sondern anhand der Folgen der formalisierten Vernunft. Sie stelle die eigentliche Vernunft der Aufklärung dar, die instrumentelle Vernunft. Man sollte aber besser vom Gegensatz von Zweckrationalität und Denkrationalität sprechen. Doch diese Unterscheidung ist viel älter und schon im Umkreis der Levelers und der Diggers bei Lilburn und Winstanley entstanden. Es ist die Unterscheidung zwischen dem positiven Gesetz und dem Common Law, das eine sei artifizielle, das andere die natürliche Vernunft. Der Aufklärung war es um die natürliche Vernunft zu tun, auch wenn die Geschichte zeigte, dass sie sich in der Tat instrumentalisieren ließ. Nicht, dass die Aufklärung in sich ohne Widersprüche gewesen wäre. Doch waren das nicht die innertheoretischen Widersprüche der Aufhellung selbst, sondern die der Gesellschaft, deren Theorie die Aufhellung war, die mithin gar nicht anders konnte, als aus deren Widersprüchen heraus zu denken. Es ist auch richtig, dass die Aufhellung etwas von einem literarisch-philosophischen Spiel an sich hat. Wenn man Diderots Erzählungen liest, die sehr hübsch geschrieben sind und zum Teil an Hebels Kalendergeschichten aus dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunds erinnern, ganz zu schweigen von Rameaus Neffe, seinem berühmten Theaterstück, das das merkwürdige Schicksal erfuhr, von Goethe 1806 entdeckt und dann erst aus dem Deutschen ins Französische zurückübersetzt zu werden, bis man dann um 1815 das französische Original fand. Ein literarisches Spiel also, gewiss. Auch wenn wir bestimmte Seiten von Voltaire bedenken, könnte man meinen, es sei eine Spielerei im Gange. Und dann erst die deutsche Aufklärung. Nicht Lessing und Kant, sondern die sehr spezifische Form der Aufklärung, die schon Hegels Widerstand hervorrief, die sogenannte Berliner seichte Aufklärung, vor allem des Philosophen Nicolai. Schon der Titel einer seiner Schriften zeigt, wie die Aufklärung abflachen und zur seichten Literatur verkommen kann. Die Schrift heißt »Prinzipien der Philosophie, leicht und fasslich dargestellt für die gebildeten Frauenzimmer und das vorurteilslose Militär«, entstanden um 1790. Hinter der Spielerei jedoch verbarg sich etwas anderes. Nicht nur die intellektuelle Zerstörung der tradierten Autoritäten, sondern die praktische Weichenstellung zur Französischen Revolution. Das Zeitalter der Aufklärung ist ohne jeden Zweifel das Zeitalter eines voll entwickelten Rationalismus gewesen, den der Zeitgeist der Postmoderne nicht mehr gutiert. Die Kritik an Vernunft und Fortschritt ist verbreitet, aber man muss doch bei der geschichtlichen Entwicklung bleiben, das heißt an der Sache selbst die Sache überprüfen und nicht aus der Perspektive der heutigen Deformationen die ursprüngliche Formation des Rationalismus ableiten. Man kann nicht den Fortschritt kritisieren und es gleichzeitig als einen Fortschritt betrachten, dass mit der Aufklärung zum Beispiel die Hexenverfolgung ihr endgültiges Ende fand. Man kann auch das Prinzip der Denkfreiheit und der Toleranz nicht anders denn als Fortschritt betrachten. Und es ist ebenso ein echter, mit Händen greifbarer Fortschritt, dass das schwerfällige Gebäude der kirchlichen, christlichen, protestantischen Traditionen endlich abgetragen wurde. In diesem Sinne war die Aufklärung nicht nur Rationalismus, nicht nur Aufbau einer neuen Gesellschaft, sondern auch ein Ferment der Dekomposition. Dies Ferment der Zersetzung findet sich vor allem bei Voltaire. Nichts war eigentlich subversiv an Voltaire. Er war ein sehr reicher Mann, der zwar auch, das war damals üblich, ein Jahr im Gefängnis saß, der aber den Reichtum bejahte und der, im Gegensatz zu Spinoza, ein ausgesprochener Massenfeind war. So etwa in seiner Äußerung, was Europa brauche, seien 20.000 Gelehrte, das Volk solle lieber dumm und unwissend bleiben. Man kann also nicht sagen, dass Voltaire besonders fortschrittlich gewesen wäre. Er hielt sich sehr gerne an Fürstenhöfen auf, er war in Potsdam bei Friedrich II. Von Preußen in Sanssouci zu Besuch und erhielt von ihm eine Jahresrente von immerhin 20.000 Franken. Friedrich II., ein sehr aufgeklärter Monarch, holte ihn nicht etwa, weil ihm besonders an Voltaire gelegen gewesen wäre, sondern daran, aus seinem Hof ein kulturelles Zentrum Europas zu machen. Und Voltaire war damals eine zentrale Gestalt des kulturellen und intellektuellen Europa. Die beiden verstanden sich nicht sehr gut, denn Friedrich II. War der Ansicht, die Macht des Staates komme nicht nur aus den Gewehrläufen, sondern auch aus den Flöten. Er war selbst ein begabter Flötenspieler und Komponist. Dass er in Wirklichkeit 7 Jahre lang ganz Mitteleuropa unter der Knute hatte, ganz ohne Flöte zu spielen, sei nur nebenher bemerkt. Doch die beiden konnten nicht zueinander finden, weil Voltaire tatsächlich glaubte, Friedrich II. Hätte ihn eingeladen, weil er, Voltaire, der größte Geist Europas war, während der zweite Friedrich ihn instrumentalisieren wollte. Dann tat Friedrich II. Die verbürgte, unglückselige Bemerkung, Voltaire sei eine Orange, man solle sie auspressen und dann wegwerfen. Als die Orange davon erfuhr, trollte sie sich davon. Voltaire also ein Ferment der Dekomposition und diese zerstörerische Kraft der Aufklärung ist der Grund, warum die konservative Kritik in ihr schon immer den Quell allen Übels erblickte. Ein Philosoph namens Günter Rohrmoser, Berater etlicher christdemokratischer und sozialer Größen, geht so weit, in der Aufklärung die Ursprünge des Faschismus zu vermuten. Das ist sehr eigenartig, denn der Faschismus trat an als Konterrevolution, als Anti-Aufklärung, denunzierte die Aufklärung als jüdisch und sah in ihr den Grund allen Übels, das an der Wurzel ausradiert gehöre. So etwa der Kronjurist des Dritten Reiches Karl Schmidt in seiner antisemitischen Denunziation Spinozas. Der Faschismus tendierte auf die Restauratio Magna, auf die große Restauration. Nach der Ansicht von Curzio Malaparte, alias Kurt Zuckert, einem italienisierten Sachsen und Intellektuellen des rechten Flügels des italienischen Faschismus, habe der Faschismus die weltgeschichtliche Aufgabe, drei Revolutionen rückgängig und ungeschehen zu machen. Die Oktoberrevolution, die Französische Revolution und die Lutherische Reformation. Das sollte die Fundamentale, die Restauratio Magna sein. Daran, dass nach 1945 die Ursprünge des Nationalsozialismus bei Luther gesucht wurden, während der italienische Faschismus meinte, man müsse Luther aus der Geschichte streichen, merkt man, wie kompliziert die Geschichte sein kann. Allerdings ist die Aufklärung zweifelsfrei eine bürgerlich-kapitalistische Bewegung gewesen. Die Frage ist nur, ob sie tatsächlich restlos affirmativ gewesen ist oder ob nicht gerade im Zuge der großen Inventur, die die Bürger unternahmen, etwas auftauchte, das nicht ganz im Sinne der Affirmation und der wohlgeordneten Konstruktion der bürgerlichen Gesellschaft war. Es kann also sein, dass bei der Zerstörung einiges herauskam, das über die bürgerliche Gesellschaft hinausweist. In Richtung Kommunismus nämlich. Auf jeden Fall. Selbst bei den Vertretern der bürgerlichen Form der Aufklärung, das heißt der authentischen Form der Aufklärung, sind zuweilen unbotmäßige Töne zu hören. Widerspenstig gerade in der Schärfe der Ablehnung der Tradition, auch unbotmäßig in dem Sinne, dass beim Aufbau der neuen Gesellschaft einzig und allein das Prinzip des Gesetzes und der Ordnung zu gelten habe. 1754, in seinem Gebet eines Atheisten, schreibt Diderot, setzen Sie an die Stelle Gottes eine empfindungsfähige Materie, zunächst potenziell und dann aktuell, und Sie haben alles, was sich im Universum vom Stein bis zum Menschen entwickelt hat. Und weiter, es ist zwar sehr wichtig, Schirling nicht für Petersilie zu halten, aber keineswegs an Gott zu glauben. Wenn die Aufklärung wirklich eine Bewegung gewesen sein soll, die nicht über den bürgerlichen Tellerrand hinausschaute, so gilt dies zumindest für Diderot nicht. Zumindest nicht für einige der Schriften, die er unter Pseudonym veröffentlichte. Nein, nein, früher oder später muss das Recht siegen, wenn es anders kommen soll. Da würde ich mich an die Menge wenden und ihr sagen, Völker, deren Wutgeschrei eure Herren erzittern lässt, worauf wartet ihr? Für welchen Zeitpunkt spart ihr eure Fackeln und die Steine auf, die eure Straßen pflastern? Reißt sie heraus! Und zu welchem Behufe sollte das Pflaster aufgerissen werden? Es ist dies die aufklärerische Antizipation des späteren, viel berühmter gewordenen Wortes. Aber schon bei Diderot sollen die Völker die Signale hören.